Sein sein, brutal sein. Darf sein, gemein sein, brutal sein. Das Motto von Kids von heute: Sei kein Otto, sei fies, sonst bist du Beute von der Meute. Sie sind erst 16, organisieren Kriminalität. Wie kann das geschehen? Hart macht wohl das Leben in den zündenden Großstädten. Hart macht das Leben in der harten Gegend. Sagt man nicht, was nicht tötet, macht hart, so ist wohl Leben. Was soll man sonst sein, als kriminell zu sein, als zu verelend, wenn man aufwächst in den Sümpfen der Großstädte? Sei es in Hamburg, Berlin, Frankfurt, Köln, im Ghetto, wenn euch nichts verzieht. Wie soll eine Mutter in solch einem Kind ihre Kinder erziehen? Reich wird immer reicher, hart wird auch immer härter. Sie machen euch wegen der Armut kalt, und das wird auch immer kälter. Und das wird auch immer kälter. Wenn man aufwächst in den Sümpfen der Großstädten. Sei es in Hamburg, Berlin, Frankfurt, Köln, im Ghetto, wenn euch nichts verzieht. Wie soll eine Mutter in solch einem Kind ihre Kinder erziehen? Das wird auch immer kälter. Das wird auch immer.